Erster Paulus schreibt diesen Brief als Diener Gottes und Apostel von Jesus Christus, um den Glauben der Auserwählten zu fördern und die Wahrheit zu lehren. Zweiter, er vertraut auf die Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott schon vor langer Zeit versprochen hat, weil Gott niemals lügt. Dritter, Gott hat seine Botschaft zur richtigen Zeit durch die Predigt bekannt gemacht, mit der ich nach seinem Auftrag betraut wurde. Vierter, ich grüße Titus, der durch unseren gemeinsamen Glauben wie ein echtes Kind für mich ist, und wünsche ihm Gnade und Frieden von Gott. Fünfter, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du die Gemeinde ordnest und in jeder Stadt Leiter einsetzt, wie ich es dir befohlen habe. Sechster, ein Leiter muss ein vorbildliches Leben führen, nur eine Ehefrau haben und Kinder erziehen, die gläubig und gehorsam sind. Siebter, da ein Aufseher Gottes Haus verwaltet, darf er weder stolz noch jähzornig sein und darf weder zu viel trinken noch gewalttätig oder gierig sein. Achter, stattdessen soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben und ein gerechtes sowie diszipliniertes Leben führen. Neunter, er muss fest an der Botschaft der Wahrheit festhalten, damit er die Gemeinde richtig lehren und den Gegnern ihre Fehler zeigen kann. Zehnter, es gibt nämlich viele Menschen, die ungehorsam sind und andere mit leeren Worten täuschen, besonders unter den jüdischen Christen. Elfter, man muss diesen Leuten das Wort verbieten, weil sie ganze Familien durcheinander bringen, indem sie nur für Geld falsche Dinge lehren. Zwölfter, sogar einer ihrer eigenen Propheten hat gesagt, dass die Kreter immer lügen, wie wilde Tiere sind und nur faul essen wollen. 13. Da diese Aussage wahr ist, musst du sie streng zurechtweisen, damit sie einen gesunden und festen Glauben entwickeln. 14. Sie sollen nicht auf menschliche Legenden oder Gebote hören, die von Leuten stammen, welche die Wahrheit ablehnen. 15. Für Menschen mit einem reinen Gewissen ist alles rein, aber für Ungläubige ist nichts rein, weil ihr Verstand und ihr Gewissen verdorben sind. 16. Obwohl sie behaupten, Gott zu kennen, zeigen sie durch ihr schlechtes Verhalten das Gegenteil, da sie ungehorsam und für gute Taten unbrauchbar sind.